Ihr Deutschen, ebnet Berg und Tal für eure Feuerwagen. Man sieht auf Straßen ohne Zahl euch durch die Länder jagen. Auch dieser Dampf ist Opferdampf, glaubt nicht, dass ich ihn hasse. Doch bahnet erst in Streit und Kampf der Freiheit eine Gasse. Wenn alle Welt den Mut verlor, die Fehde zu beginnen, tritt du, mein Volk, den Völkern vor, lass du dein Herzblut rinnen. Gib uns den Mann, der das Panier der neuen Zeit erfasse, und durch Europa brechen wir der Freiheit eine Gasse. Georg Herwegh.